ARD. Ich sag zu ihm, hören Sie mal, sage ich. Da ist ein Schatten. Der ganze Mikrogalgen kommt ja ins Bild. Und ich zeig's ihm noch. Aber der sture Hund dreht die Szene runter und am Abend sehen sich die Muster an und jetzt geht das Geschrei los. Und sowas nennt sich Regisseur. Wenn der ein Regisseur ist, dann bin ich Shirley Temple. Hallo, Joe. Hallo, Mr. Stearns. Hat jemand damit telefoniert, Joe? Nach Ihnen? Nee. Warten Sie mal. In den letzten 30 Minuten. Peggy Dill. Die Sekretärin von Milgram? Ja. Nee, die nicht. Die ganz bestimmt nicht. Na gut. Dann gib mir einen Scotch mit einem Schuss Soda. Aber nur einen Fingerbreit. Okay, weiß schon. Ich gehe da rein zum Telefon, falls Miss Dillon bei euch anruft. Okay, Mr. Stearns. Na? Der gibt schon ganz schön an. Kaum trocken hinter den Ohren, aber schon tun, als ob er auf einen Anruf wartet vom lieben Gott in Hollywood. Ist das ein Schauspieler, Joe? Nee, ich glaube, er hat ein Drehbuch geschrieben. Milgram-Studio. Shep Stearns, bitte verbinden Sie mich mit Miss Dillon bei Mr. Milgram. Ich darf heute Abend niemand mehr verbinden. Och, hören Sie auf mit dem Quatsch. Ich sage Ihnen, Mr. Milgram erwartet mich und Sie kriegen ihn heute noch auf den Hals, wenn Sie mir nicht jetzt sofort Miss Dillon geben. Na, wenn Sie meinen. Und ob ich meine. Wie war Ihr Name? Shep Stearns. Moment. Hallo? Miss Dillon? Ja? Ein Mr. Stearns möchte Sie gerne sprechen. Hallo? Hallo, Peggy. Sind Sie das? Ja, Peggy Dillon. Hallo, Peggy. Ich bin's, der alte Shep. Es ging rasch, was? Hören Sie, Peggy, ich bin jetzt in Bühne 1, wie ich Ihnen gesagt habe, direkt an der Bar. Schön, und was sonst? Peggy, die Sehnsucht verzehrt mich nach Ihnen. Schon wieder? Leider ist bloß Ihr Typ noch nicht gefragt. Was aber schlimm. Wie lange meinen Sie, wird's noch dauern? Schwer vorauszusagen, aber ich werde sehen, dass Sie heute Abend um 10 Uhr noch drankommen. Oh, ich liebe Sie. Ich weiß. Hören Sie, Süßer, können Sie einen kleinen Schlag aushalten? Sie erschrecken mich. Mein Herr und Gebieter lässt sich gerade Hurricane vorführen. Er will sich vergewissern, dass sein Sandsturm gewaltiger ist als dem Goldwin sein Geblase. Großer Gott, er wird doch nicht den ganzen Schinken abrollen lassen. Geduld, mein Zuckererbschen. Sie müssen doch warten können und dann da sein. Das ist alles beim Film. Wem sagen Sie das? Viele warten Jahre, Goldstück. Sie wissen gar nicht, was Sie für ein Glück haben, dass er Ihr Zeug gelesen hat. Sie meinen, er hat es wirklich gelesen? Na ja, geblättert. Aber wann blättert er schon in was? Er kommt ja zu nichts. Wenn das ein Stoßseufzer war, kann ich nur sagen, abregen. Immer abregen. Wer ist schon Victor Milgram? Größer als der liebe Gott ist er auch nicht. Und der ist nicht dreimal durch die Akademie preisgekrönt. Peggy, Sie sind wunderbar. Sie haben noch was übrig für so einen armen jungen Schriftsteller. Schätzchen, werden Sie mich mal ausführen, wenn Sie berühmt sind? Aber Liebling, schon vorher. Alles, was Sie wollen. Na schön. So wie er aus dem Vorführraum kommt, schnapp ich ihn. Sie hören noch von mir. Das wäre nett, wenn es noch vor Juli 60 wäre. Spaß, Vögelchen. Bleiben Sie in Bühne 1, ja? Hübsch warten und Ohren steif halten. Liebling. Ziege. Na, wie spricht es denn mit dem lieben Gott? Probieren Sie es mal. Hier ist der Scotch mit Soda, Mr. Stearns. Danke, Joe. Hören Sie mal, wenn Sie ein Drehbuch losgeworden sind, ist da was drin für meinen bedeutenden Typ? Wo spielt denn Ihr Schauerdrama? In der Badeanstalt für Säuglinge. Na, wenn der mit Peggy Dillon gesprochen hat, dann bin ich Heinrich der Achte. Sie sind aber vielseitig. Ich denke, Sie sind Shirley Temple. Geben Sie mir noch einen, Joe. Okay. Trinken Sie einen mit? Wir sind immer dabei, wenn es was zu feiern gibt. Was, Fred? Na klar doch, und wie? Zu feiern gibt's aber noch nichts. Hier, Bühne 1. Wen? Mr. Stearns, ja, der ist hier. Für mich? Okay, werde ich ihm sagen. Was ist? Miss Dillon lässt Ihnen sagen, Sie möchten sofort kommen. Sie sollten schon dort sein. Mr. Milgram will Sie sehen, aber gleich. Und Mr. Milgram darf man nicht warten lassen. Schreib auf, Joe. Vielleicht komme ich gleich wieder. Das wünsche ich Ihnen nicht. Toi, toi, toi, Herr, und grüßen Sie Mr. Milgram von mir. Ich heiße Floyd Beckett. Ah, Floyd Beckett, ja. Er wird sich sicherlich sehr freuen. Bestimmt, Herr, bestimmt. So, mein Lieber, Sie stellen sich am besten vor seine gesammelten Drehbücher. Heißen Dank, Peggy, das ist ein guter Tipp. Gebe ich nur Leuten, die ich mag. Peggy. Es sind 37. Was? Bände natürlich. Und jeder Band mit seinem Namen in lauterem Gold geprägt. Wo man hinspuckt, Victor Milgram. Und ich ein einziges Mal vergessen. Da kennen Sie ihn schlecht. Am besten nehmen Sie Band 14 in die Hand. Er enthält die Weisen der Nacht, sein erster großer Erfolg. Na, ich kenne den Schmarr. Peggy, wie kann ich das hier wieder gut machen? Seien Sie nicht albern. Da kommt er, ich gehe rüber zu ihm. Meine Herren, ich danke Ihnen. Sie sehen, es lohnt sich immer mal von Zeit zu Zeit, die alten Streifen wieder anzusehen. Wie? Hengi, notieren Sie mal. Donnerstag nach 23.15 Uhr, Vorführung Texas Farm und Freitagnacht um die gleiche Zeit Sehnsucht. Sind Sie einverstanden, mein Herr? Ja, also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. Engel. Was haben wir jetzt, Peggy? Wir haben Mr. Stearns bestellt. Ein Auto von Heber auf Eis ist in Ihrem Zimmer. Und wo ist Mr. Halliday? Nebenan. Gut. Hallo, Mr. Stearns. Guten Abend, Mr. Milgram. Verzeihen Sie, dass ich mir die Freiheit genommen habe, in Ihren Büchern zu blättern. Macht nichts. Dazu sind Sie da. Es freut mich, wenn junge Leute so ein Interesse zeigen. Ich werde wohl besser den Band wieder zurückstellen. Was haben Sie sich denn da gegriffen? Waisen der Nacht. Das war ein Film damals. Ja, das war der Durchbruch. Und der Streifen hält stand. Heute noch, nach 7 Jahren. Ja, ich müsste ihn auch mal wiedersehen, aber ich komme ja zu nichts. Wissen Sie, ich stecke zu viel von mir selbst in jeden Film. Zu viel kleine Feinheiten. Kassenrapporte sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Ich muss die Gewissheit haben, dass jeder Film, auf dem mein Name steht... den Victor Milgram-Stil aufweist. So ist es, mein Junge. Wolken über Kentucky neulich war ja fabelhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel an dem Original ändern und doch seinem Gehalt so nahe kommen kann. Ja, Wolken über Kentucky wollte ich schon machen, als ich noch zweiter Produktionsleiter war. Ich wusste, das würde ich schaffen, nur wenn ich 30 Schriftsteller dazu brauchte. Und schließlich habe ich einen größten Teil selber geschrieben. Sehen Sie mal, Junge. Filme wie den macht man nicht um des Geldes willen, natürlich auch nicht um Geld zu verlieren. Als ich noch ein ganz junger Dachs war, sagte der berühmte Irving mal zu mir, Victor, Filme sind mehr als großes Geschäft. Sie bedeuten eine soziale Verantwortung. Und er hat recht gehabt. Wenn wir die Qualität unserer Filme weiter steigern, so bin ich überzeugt, in ein paar Jahren werden die Hemingways, Steinbecks, Wolfs und Hallidays ihren Aufstieg als Drehbuchverfasser beginnen, statt als Romanschreiber. Sehen Sie, mein Junge, Fiesta, in einem anderen Land, das war doch Film, was Hemingway da geschrieben hat. Und Halliday? Schrieb der nicht rein in Film in Freunde und Feinde oder in Nacht wird zum Tag? Sie kennen doch das Buch. Ich habe im Seminar für amerikanische Literatur einen Aufsatz darüber geschrieben. Kennen Sie auch das andere Zeug von Halliday? Ich habe alles von ihm gelesen. So, was halten Sie von ihm? Ich meine, von seinen Büchern? Nach meiner Ansicht reichen sie ja das Beste heran, was wir überhaupt haben. Glauben Sie, es würde Ihnen liegen, mit Halliday zusammenzuarbeiten? Das ist wohl ein Witz. Halliday gibt's doch nicht mehr. Er sitzt neben Mann und liest ihr Manuskript. Halliday? Der Dichter der 20er Jahre? Zu dem haben wir Jungen aufgeblickt wie zu einem Gott. Und was macht er hier? Ich gebe ihm noch mal eine Chance. Er hat lange nichts mehr geschrieben. Vielleicht hat man lange nichts mehr von ihm gedruckt. Aber er ist nicht der Erste, den ich aufgelesen und wieder eingeschirrt habe. Wenn er sich ranhält, kann er noch mal davonkommen. Und er liest mein Manuskript? Wenn es ihm gefällt, wird er es bearbeiten. Ich möchte Sie ihm beigeben, mein Junge. Die Sache spielt doch in Ihrem ehemaligen College in Webster. Da können Sie viel dazu beitragen mit Milieuangaben, Studentenjargon und so. Ich fürchte, Manley dürfte da nicht ganz auf der Höhe sein. Kommen Sie, ich mache Sie mit ihm bekannt. Hallo Manley, das ist Mr. Stearns. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Halliday. Manley, denken Sie mal, es hat sich herausgestellt, dass er für Sie schwärmt. So, ja, es ehrt mich, Mr. Stearns. Manley, ich habe vor, den jungen Stearns als Ihren Mitarbeiter zu behalten. Wenn Ihnen das recht ist, selbstverständlich. Ach du lieber Gott. Mein letzter Mitarbeiter war mein Stubenkamerad in Harvard, als wir ein Stück für eine Studentenaufführung verfassten. Aber bitte, ich will es gerne mit Mr. Stearns versuchen. Manley, Sie werden schon noch mal rauskriegen, dass das Schreiben für den Film ein bisschen anders ist als das Schreiben Ihrer Romane. Übrigens, meine Frau und ich, wir würden uns sehr freuen, Sie bald mal bei uns zu sehen. Sie möchte so gerne, dass Sie Ihre Bücher signieren. Wissen Sie, meine Frau ist eine leidenschaftliche Sammlerin von Büchern mit Widmung. Sie sagt immer, Halliday und Broomfield, das sind meine amerikanischen Lieblingsautoren. Ich fühle mich ungeheuer geehrt, Victor. Na, das wäre dann wohl alles. Also, gute Nacht. Gute Nacht, Victor. Gute Nacht, Mr. Milgram. Haben Sie es gelesen? Ihr Manuskript? Ja. Was gefällt Ihnen nicht? Naja, es könnte schlechter sein. Aber vielleicht können wir noch ein nettes Angebinde für junge Mädchen draus machen, nicht? Hören Sie, Mr. Halliday, wenn wir jetzt noch länger hierbleiben, fällt es Old Milgram sicherlich zu Hause ein, uns für morgen früh zu einer Story-Konferenz einzufangen. Ich schlage vor, wir verschwinden hier und nehmen vielleicht noch einen Drink irgendwo, wenn es Ihnen recht ist. Ich trinke nicht. Nicht mehr. Außerdem sollte ich eigentlich schon lange im Bett liegen. Schade. Aber darf ich mich einmal mit Ihnen über Ihre Bücher unterhalten? Kennen Sie sie denn? Alle. Nacht wird zum Tag war für mich im College so etwas wie eine Bibel. Und ich war nicht der Einzige. Wir kannten ihre Gestalten so gut, als ob sie Stubenkameraden von uns gewesen wären. Unsere ganze geistige Einstellung zum Krieg und zu den 20er Jahren beruhte auf ihren Büchern. In Ted Bentley zum Beispiel hatte ich mich ganz hineingelebt. Und doch war er nicht nur Symbolwert, war Charlie Anderson in Dos Passos, USA. Das war eine als Mensch konstruierte Theorie. Bentley aber ist lebendig. Ich bin ehrlich erstaunt, dass meine Bücher so bei Ihnen vorgehalten haben. Sie sind doch in einer so ganz anderen Zeit als der Ihren geschrieben. Sehen Sie, wir haben über Rimbaud und über Baudelaire geredet und ihr redet über Streiks und Faschismus. Aber vom künstlerischen Standpunkt aus, Stearns, kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass unsere Zeit die bessere ist. Unsere Schriftsteller waren sämtlich Originalgenies gewesen, von Eliot und Pound angefangen bis zu Hemingway, Sinclair Lewis, Dos Passos und... Und Halliday. Naja, so wenn Sie wollen. Tja, und was war das für ein Jahrzehnt? Alle produzierten in gesunder, flüssiger Folge ein Buch nach dem anderen, das in regelmäßigen Abständen erschien. Dergleichen gibt es ja heute gar nicht mehr. Sicher. Es muss eine faszinierende Epoche gewesen sein. Ich hätte sie gern erlebt. Sagen Sie, wie lange ist es eigentlich her, dass Sie Nacht wird zum Tag gelesen haben? Ich weiß, es klingt wie Schwindel. Aber ich habe das Buch erst vor ein paar Wochen wieder gelesen. Diese junge Frau, die Sie darin schildern, fasziniert mich. Diese Lenore. Ich nehme an, ich werde nicht der Erste sein, der Sie danach fragt. Geht die Gestalt der Lenore auf einen Menschen zurück, den Sie kannten? Lenore? Ja. Ja, auf Giri. Tja. Giri. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht unangenehm, wenn ich Sie nach Ihren Büchern frage. Bitte, aber keineswegs. Ich freue mich, einen jungen Menschen zu finden, der Interesse an Literatur hat und speziell an meiner. Aber entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich muss nach Hause. Natürlich, Mr. Halliday. Und wann sehen wir uns morgen? Morgen? Ach so. Ja, es gibt da gewisse Richtlinien. Anfänger beginnen um 9, 350 Dollar Empfänger um 9.30 Uhr, 500 bis 1500 Dollar Empfänger um 10 Uhr und die von 2000 aufwärts kommen zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, wenn sie nicht das Recht haben, zu Hause zu arbeiten. Wissen Sie, meine schöpferischen Quellen pflegen zwar nicht vor Mittag zu sprudeln, aber ich will sehen, was ich für einen treuen Mitarbeiter und vor allem für einen getreuen Leser tun kann. Also, guten Nacht, Stearns. Guten Nacht, Mr. Halliday. Kommen Sie gut nach Hause. Hallo, mein Lieber. Ach, Inn. Du bist da? Du hast es doch gewünscht. Ach ja, ja. Keinen Kuss? Doch, doch. Aber natürlich. Müde? Hundemüde. Armer Kerl, du musst ganz erschöpft sein. Ich habe mich in die Höhle des Löwen gewagt und komme lebendig wieder. Ich mache dir am besten eine heiße Ovomaltine. Danach kannst du vielleicht schlafen. Ja, danke Ihnen. Und das Skript? Hast du es dir schon angesehen? Liebe auf Eis. Gott sei meiner Seele gnädig. Ist das so schlecht? Es hat das Niveau eines Fortsetzungsromans aus dem Studentenleben, aber von der schlechtesten Sorte. Du Ärmster, hoffentlich habe ich dich nicht in etwas hineingelotst, worüber du dich unglücklich fühlst. Ach. Ich fühle mich unglücklich über alles Mögliche. Ich fühle mich unglücklich darüber, dass ich nicht genug Geld habe, um mein Buch weiterzuschreiben und dass ich von dir Geld borgen muss für die Erziehung meines Jungen. Aber Manly... Ich habe mich monatelang darüber unglücklich gefühlt, dass ich nicht imstande war, eine Verdienstmöglichkeit zu finden. Ich fühle mich unglücklich, dass ich meine Rechnung hier nicht bezahlen kann, in diesem Garten Allahs, voll von exotischem Kitsch und gescheiterten Filmexistenzen. Ich darf mich also wirklich nicht darüber beklagen, dass ich jetzt 10 Wochen lang unglücklich sein werde bei 2000 die Woche. Vom ersten Wochencheck zahle ich dir alles zurück. Um Gottes Willen, zerbrich dir doch darüber nicht den Kopf. Ja, was geht mir eben im Kopf herum? In all den Jahren des Borgens, als es mir mit Giri schlecht ging und wir nicht wussten, woher nehmen, da habe ich nie von einer Frau Geld genommen. Aber was ist dabei? Nein, nein, nein, da ist nichts dabei. Manly, ich verstehe dich nicht. Bitte verzeih das harte Wort, aber darin bist du altmodisch. So altmodisch wie deine Kleidung. Und wenn es mir so gefällt... Bitte, Manly, ich mein's doch nur gut. Du weißt, wie viel die Leute hier auf Äußerlichkeiten geben. Zieh dich doch so an, wie man sich hier anzieht und nicht wie in New York vor 20 Jahren. Für solche Albernheiten habe ich kein Geld. Aber solange ich verdiene, hast du doch Geld. Was mit Filmschneiden verdienen? Was ist dabei? Eines Tages wirst du dein Buch geschrieben haben und wir sind aus allem heraus. Ach, das walte Gott. Sei mir nicht böse, Liebe, aber du solltest jetzt ins Bett. Hör auf, ich bin kein Kranker. Ich weiß selbst, wann ich ins Bett zu gehen habe. Natürlich weißt du das. Da trink, sonst wird die Ovomaltine kalt. Ach, ein richtiger Drink wäre mir jetzt lieber. Manley, das ist das Einzige, was dir verboten ist. Du weißt, was Dr. Rabin gesagt hat. Ah ja, Ovomaltine und Nembutal, Dr. Rabin und Insulin, 10 Stunden Schlaf und eine Geliebte, die sich von Tag zu Tag mehr wie eine Mutter und Krankenpflegerin benimmt. Das ist zum Rasendwerden. Manley, bitte. Ich sagte, ich möchte gerne etwas Richtiges trinken. Du hast es jetzt 7 Monate ausgehalten, seit wir uns kennen. Es wäre doch schandbar, wenn du jetzt wieder anfangen würdest. Ja, nach diesem einen Glas werde ich dann wohl wieder für weitere 7 Monate vernünftig sein. Um Himmels Willen, N., behandle mich doch nicht, als ob ich ein Gewohnheitssäufer wäre. Zieh deine weiße Schwesterntracht aus! Ich habe ja nichts weiter gesagt, als dass mir nach einem Drink zumute ist. Es war ein aufreibender Tag heute. Und ein Gläschen wird mir nicht schaden. Manley, bitte tu es nicht. Du weißt, das kann der Beginn zum Rückfall sein und dazu darf es nicht kommen. Mit Diabetes ist nicht zu spaßen. Um Himmels Willen, N., hör auf, mich zu quälen! Hör auf, mir Daumenschrauben anzulegen! Schön, mein Lieber. Ruf mich am Nachmittag an, wann ich mit dir Abendessen soll. Ich gehe nach Haus. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht von dir kränken zu lassen. Schlaf gut. Gute Nacht. Annie, bitte verzeih. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was das mit mir ist. Ist es der Film, an den ich nicht denken kann, ohne zu stöhnen? Oder das Geschwätz meines Agenten. 2000 die Woche sind eine Menge Geld. Ich habe Milgram aber auch versprechen müssen, dass sie keinen Tropfen Alkohol trinken, bis das Drehbuch fix und fertig ist. Und das muss fantastisch werden, sonst sind sie erledigt. Oh Gott, dieser Doch. N., ich habe Angst. Niedergang und Zusammenbruch, Manley Hallidays. Das Wort hämmert in meinem Kopf. Nicht, Manley, nicht. Sag so etwas nicht. Das ist nicht wahr. Du hast es einfach heute schwer gehabt. Aber es wird auch wieder leichter werden, Manley. Weißt du, manchmal wundere ich mich, dass du es mit mir alten, verschrobenen Kerl so lange aushältst. Na komm her. Lass dir einen Kuss geben. Na? Nicht mehr böse, Mütterchen? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir nie böse sein. Geh jetzt zu Bett. Wenn du nicht schläfst, wirst du morgen früh vollkommen kaputt sein. Schlaf? Nie hat er meines Grams verworren Gespinst entwirrt. Weißt du, was das ist? Shakespeare, Macbeth. Liebe, du musst jetzt schlafen. Schlafen, ja. Lesen. Und es ist 2, lesen und es wird 3 und Tag wird's und ich lese immer noch Licht an, Licht aus. Und kein Schlaf. Kein Schlaf. Mein armer Manley. Geh nur, geh. Nicht wahr? Du vergisst deine Insulinspritze nicht. Nein, so widerlich es mir ist. Gute Nacht, Liebe. Und nimm nicht mehr als 2 Pillen. Nein. Gute Nacht. Verzeihen Sie, dass Sie ein bisschen warten müssen, aber Mr. Milgram wird gleich soweit sein. Ein bisschen, es waren genau 20 Minuten, Peggy. Hier wartet alles, mein Schäumling. Mr. Ross, Blumberg und Marzen haben auch gewartet und obendrein müssen Sie Ihren ganzen Salat wieder umschreiben. Die sind vielleicht geknickt. Hat Blumberg das eingesteckt? Der Mann hat Frau und Kinder. Er war mal gut. Guter Drehbuchautor. Hallo, Halliday. Hallo, Victor. Jungs, kennt ihr Manley Halliday schon? Das ist unser neuer Mann. Da staunen Sie, Blumberg, was? Ich gehöre zu Ihren großen Bewunderern, Mr. Halliday. Danke. Wirklich eine große Ehre, Sie in unserer Mitte zu haben. Vielen Dank. Verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ, meine Jungs, macht euch an die Arbeit. Das war ein Tipp von mir, weiß? Und ab, Mr. Milgram. Setzen Sie sich hin, Melly, und Sie auch, Stearns. Peggy, vergessen Sie nicht, die Blumen ans Flugzeug zu schicken und dem Marquis zu sagen, ich wäre sehr gern gekommen, aber es wäre mir leider nicht möglich gewesen. Ja, Mr. Milgram. So, nun können wir an die Arbeit gehen. Also, ein Filmstoff braucht nichts als ein gutes Problem. Wird der Held die widerspenstige zähmen? Wird die brave Frau ihr Mann aus den Klauen der ihn umgarnenden Dirne reißen. Wenn meine Drehbuchschreiber das im Kopf behalten würden, dann könnten wir jährlich 1 Million Dollar sparen. Also, was Liebe auf Eis angeht, da habe ich eine ganz bestimmte Anschauung. Hallo? Ja, dann verbinden Sie schon. Leo, hör zu, ehe wir anfangen zu reden. Können wir uns am nächsten Dienstag um 13 Uhr im Vendôme zum Lunch treiben? Ja? Gut? Okay. Also, Manley, ich bin immer dafür, mit dem Drehbuchautor offen und ehrlich zu reden. Sehen Sie, dieser Film soll ein Stück Geld einbringen. Ich will auf Nummer sicher gehen, was den Stoff betrifft. An Alexanders Ragtime-Band zum Beispiel war seinerzeit gar nicht so besonders sensationell. Aber ich hätte mich nicht geschämt, wenn mein Name drauf gestanden hätte. Und Sie wissen, welch hohen Maßstab ich anlege. Mit anderen Worten, Viktor, Sie halten etwas davon, wenn man alten Hunden neue Kunststücke beibringt. Darauf können Sie Gift nehmen. Das ist der sicherste Weg zu einträglichem Film, den ich kenne. Sehen Sie mich an, Männle, ich bin ein alter Hund, aber ich bin voll neuer Kunststücke. Ja. Ja? Na, verbinden Sie mich schon in Gottes Namen. Ja, ich bin's. Jimmy, hör zu. Ich will offen und ehrlich mit dir reden. Ich brauche Monika für die Rolle. Sie ist die richtige Besetzung für die Mutter. Aber ich mache den Film lieber nicht, als dass ich ihr 1,25 zahle. Zum Kuckuck, ich kann die Anderson für 75 kriegen und schlecht werde ich auch nicht. Also, es wird nicht erhandelt. 100.000 für den Film und damit Schluss. Diese gottverdammten Agenten verleihen einem das ganze Geschäft. Also, Millie, um wieder zur Sache zu kommen. Sie haben jetzt 1-2 Tage Zeit gehabt, um über den Stoff nachzudenken. Ist Ihnen was eingefallen? Herr Viktor, eigentlich haben wir über Ihren Stoff überhaupt noch nicht ernsthaft nachgedacht. So? So. Wir haben unsere Zeit damit verbracht, miteinander bekannt zu werden. Das war ja auch notwendig. Denn schriftstellerische Zusammenarbeit ist in mancher Hinsicht ebenso kompliziert wie eheliches Zusammenleben. Ja, vielleicht sogar noch komplizierter. Freut mich, dass Sie so offen sind, Manley. Man sieht eben doch einen Unterschied zwischen einem Dichter und den Schreiberlingen, wie sie tagtäglich hier bei mir rumsitzen. Sagt mal, Jungs, wärt ihr nicht bereit, übermorgen einen kleinen Abstecher zu machen? Am nächsten Wochenende ist nämlich in Webster die große allwinterliche Fete mit Tanzerei, Skispringen, Eislaufen, Pipapo. Ich schicke eine Kameraequipe rauf, um ein bisschen echten Hintergrund zu kriegen. Dazu brauchen wir dann auch euch. Na, ich verlange nicht gerade über Nacht ein drehfertiges Manuskript, aber die Jungs brauchen dann, sobald sie an Ort und Stelle sind, doch einen möglichst bestimmten Umriss der Handlung. Aber Viktor, können wir das nicht hier ausarbeiten und ihnen durchtelefonieren oder telegrafieren? Natürlich könnten wir das, Manley, aber was ein Film letzten Endes verkäuflich macht, das sind die echten Studententypen. Aber hören Sie, Viktor, Stearns ist kaum vom Webster zurück, er ist ein aufnahmefähiger junger Mann. Er weiß doch wohl genug darüber, wie die Studenten dort aussehen, was sie reden und wie sie denken. An Shep habe ich dabei auch weniger gedacht, Manley, als an Sie. Ich dachte, das wird so eine Art Wiederauffrischungskur für Sie bilden. Und ich brauche das ganze Kolorit, mein Junge, die noble alte Atmosphäre einer Hochschule mit Tradition. Viktor, Sie entsinnen sich vielleicht dessen nicht, aber die Kritiker haben früher immer mein Gedächtnis gerühmt, das alles aufnehme wie ein Fotoapparat. Ich brauche keine 3000 Meilen weit zu reisen, um Webster zu schildern. Jetzt hören Sie aber endlich auf, wie ein alter Ofenhocker zu reden, Manley. Kleine Abstecher würde Ihnen gut tun, mein Junge. Viktor, im Ernst. Ich bin nicht in der Stimmung für die Lustbarkeiten anderer Leute. Ich habe zu viel von mir selbst Veranstaltete mitgemacht. Sie wollen doch nicht, dass ich böse werde, oder? Also gut. Gut, ich stehe Ihnen selbstverständlich zu Diensten, aber ich halte diese Reise kaum für erforderlich. Ich verlange ja von Ihnen nicht, dass Sie nach Tibet fahren. Also wenn Sie gegen die Reise keinen ganz stichhaltigen Grund vorbringen können, mein Junge, dann sollten Sie Ihre Vorbereitungen treffen, um übermorgen abfahren zu können. Peggy! Mr. Birdman! Bestellen Sie für übermorgen Vormittag Flugplätze nach New York und eine Suite im Waldorf Astoria. Für das ganze Team war lieber auf Eis. Jawohl, Mr. Birdman! Offen gestanden, mein lieber Manley. New York und Webster verschaffen uns auch die Möglichkeit, das Drehbuch zusammen zu vervollständigen. Ah, ich will Ihnen natürlich keine Vorschriften machen, aber für gewöhnlich habe ich ein paar Einfälle, die sich ganz gut machen. Tut mir leid, dass ich Ihnen so hart zusetzen muss, aber so ist das nun mal beim Film. Ich muss damit rechnen können, dass Sie den Handlungsentwurf unter Dach und Fach haben, wenn wir uns in New York zusammensetzen. Hallo, Billy, kommen Sie rein mit Ihren Leuten. Guten Tag, Mr. Miller. Hallo, kennen Sie schon Manley Halliday, unseren neuen Mitarbeiter? Manley, ich danke Ihnen recht schön. Auf Wiedersehen, mein Junge. Komisch, Mr. Halliday. Ich habe gedacht, im Flugzeug können wir vielleicht ein bisschen arbeiten. Aber dieses ewige Brummen der Motoren schläfert ein. Naja, es hat ja auch noch Zeit bis New York. Also bis jetzt haben ist ja nicht allzu berühmt. Geschrieben noch nichts. Nur vage Ideen. Schlafen Sie, Mr. Halliday? Nein. Milgram wird sicher was sehen wollen, wenn wir in New York sind. Ah, ich freue mich richtig auf New York. Seit meinem Abschlussexamen in Webster war ich nicht mehr dort. Haben Sie lange dort gelebt? Tasche. Wie? Was ist denn? Fehlt Ihnen was? Vertragen Sie das Fliegen nicht? Geben Sie die Tasche. Stewardess, rasch kommen Sie. Geben Sie mir meine Tasche. Stewardess! Diese Tasche, Mr. Halliday? Ja, rechts aufmachen, schnell. Kann ich helfen? Bitte richten Sie ihn auf. Er will etwas aus der Tasche. Ja, hier ist ein Zettel. Bin Diabetiker. Ja, geben Sie das Päckchen mit Zucker. Ja, hier ist ein Beutel mit Zucker. Würfelzucker? Geben, rasch. So, bitte. Na, ob das hilft? Sicher, es wird ihm gleich besser. Ich habe schon mal so einen Fall gehabt. Nur noch ein paar Stück. Ich muss aussaugen, es ist gleich gut. Oh. Ja, tatsächlich. Sie kriegen schon wieder Farbe. Das ist ja die reinste Zauberei. Ich danke Ihnen, Stewardess. Ist Ihnen auch wirklich wieder gut? Ja, sehr gut. Ich hätte etwas essen sollen, das ist alles. Haben Sie öfter sowas? Ach, nur ab und zu. Wenn ich eine Mahlzeit ausgelassen habe oder mir keine Injektion gemacht habe. Das war wohl ein Schreck für Sie. Das ist mir auch sehr unangenehm, aber ich glaube, es ist jetzt wieder gut. Ich hoffe. Es wird wohl kaum wieder vorkommen. Ich hätte vielleicht doch nicht fahren dürfen. So, hier ist etwas zu essen für Sie. Oh, vielen Dank. Ja, essen Sie, es wird Ihnen gut tun. Ja, danke. Hübsches Mädchen. Stewardessen sind immer hübsch, nicht? Chef, ich kann das nicht essen. Ach, Sie müssen aber. Nein. Nur bei Ihnen. Ach, was, ich kann nicht. Also, Chef, jetzt lassen Sie mal hören, Stones. Wie war das noch mit diesem Filmstoff, mit diesem verdammten... Zwei Stubenkameraden laden eine Kellnerin zum Hausball ein, nicht? Ja. Also ich dachte, wir könnten es mal so versuchen. Joe, der arme Student, ist erbost auf das Faschingsgetue der reichen Studenten und lädt eine hübsche Kellnerin ein. Und als sie dann zur Faschingskönigin gewählt ist, stellt sich heraus, dass sie der besten Gesellschaft angehört. Haben Sie schon mal ein Serviermädchen erlebt, das Studentin in einem feinen College ist? Ja, also wenn Sie das als Prüfstein anlegen wollen, dann würden 99 von 100 Hollywood-Filmen überhaupt nicht rauskommen. Nein, ich frage mich bloß, was ein Mädel der guten Gesellschaft zu so etwas veranlassen könnte. Ach so, naja, lassen wir es. Vielleicht fällt es noch was Besseres ein, wenn wir aus der Wolke da raus sind, Mr. Ja, das wäre wunderbar, lassen wir das. Ich bin so froh, dass ich den Film mit Ihnen machen darf. Eigentlich müssten wir das begießen. Ne? Was halten Sie von einem Glas Sekt? Was? Mein Mädel hat mir 2 Pullen ans Flugzeug gebracht. Nein, danke sehr. Ich darf leider nicht, aber bitte machen Sie sich nur dran. Ich wollte, ich könnte mithalten. Stewardess, bitte bringen Sie mir doch ein Glas, ja? Oder besser gleich 2. Nein, falls Sie sich doch anders besinnen, Mr. Halliday. Lassen Sie die Flasche mal sehen, Ah, Champagner. Das ist ein guter Jahrgang. Na, wie wär's? Nein, danke, besser nicht. Auch nicht mal probieren? Auf den Erfolg unseres Supermonumental-Epos. Na schön, aber buchstäblich nur einen Schluck, ja? Nein, vielen Dank, das ist genug. Also, zum Wohl. Prost. Das ist gut, sehr gut. Also ich spüre direkt, das ist Medizin für mich. Das ist wirklich ausgezeichnet. Also, darf ich nochmal eingießen? Meinen Sie wirklich? Na, dann noch ein kleines Schlückchen. Ein kleines Schlückchen, habe ich gesagt. Das ist so büch. Also Prost, Mr. Halliday. Prost. Das ist romantisch, nicht? Champagner in 2000 Meter Höhe. Sie sind wirklich ein Kindskopfschiff. Ach, aber der ist wirklich gut. Also ich spüre direkt, wie er mir wohltut. Freut mich, Mr. Halliday. Ach, komisch. Unterwegs für die Traumfabrik. Ach, was Traumfabrik. Eine Großindustrie ist dies Hollywood. Pro Woche ein Traum. Naja, sind ja auch danach, nicht? Ist noch was in der Flasche? Oh, wir haben ja noch eine, Mr. Holiday. Aber hier wird das ja noch genug drin. Das Zeug trinkt sich wie Wasser. Na, hören Sie mal, Wasser. Mr. Holiday. Ja? Ich wollte Sie das schon neulich fragen. Ich habe erst kürzlich wieder in Nacht wird zum Tag gelesen. Ja. Da ist doch die Episode, wo Ted Lenore in Männerkleidern zum Junggesellenabend mitnimmt. Geht das nun tatsächlich auf ein Erlebnis zurück? Wie? Ach so, das mit Ted und Lenore. Ja, das haben wir gemacht. Wir waren damals gerade von Europa zurückgekommen, Jiri und ich. Ja, und wir hatten beschlossen, alles gemeinsam zu machen. Und wer ist Jiri? Gießen Sie mir gerade noch mal ein Tröpfchen ein, ja? Oh, natürlich, bitte. Ja, Sie fragen, wer Jiri ist. Nun, Jiri ist Mrs. Halliday. Mein Gott, wie viel Champagner haben wir zusammen getrunken in den Jahren, in denen wir zusammen waren? In Davos und in Deauville, in Corfu und in Rapallo, in Rom und in Paris. Ja, Paris. Da haben wir uns auch kennengelernt. In Paris am Tag des Waffenstillstandes 1918. Sie kennen Paris? Nein? Dann werden Sie auch nie verstehen, wie das war. Paris und an einem solchen Tag, das ist wie Traum und Rausch zugleich. Das ist, ja, was soll ich Ihnen sagen? Und dort haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Ja, Giri. Ja, in einem Lokal. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Dieses Gesicht, die zarte Gestalt, die schönen Beine, das sprühende Lächeln. Ich musste sie einfach anstarren. Und stellen Sie sich vor, sie trug eine Ponyfrisur und sie gefiel mir damit. Sie war die erste Frau, die mir damit gefiel. Als ich mit ihr tanzte, war ich wie verzaubert. Sind Sie jemals verzaubert gewesen, Chip? Nein, nein, nein, natürlich nicht. Aber Sie kennen ja auch Paris nicht. Paris, 1918. Und der Krieg war vorbei. Und da war Giri. Sie sind Französin? De mes ancêtres gaulois, j'ai l'œil bleu blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je ne comprends pas, je vous prie de parler plus lentement. Es kommt nicht darauf an, dass Sie verstehen. Sie sind zum Tanzen hier und um es zu genießen, dass Sie mich in den Armen halten. Vielleicht sagen Sie mir, auf was es ankommt? Auf Lust kommt es an, nicht einfach auf Plaisir. Der Genuss der Schönheit, das ist das einzig Wahre. Oh, Mademoiselle. Sie sind viel zu schön, um sich über Definitionen des Schönen den Kopf zu zerbrechen. Oh, langweilig Sie? Wenn mir gesagt wird, dass ich schön bin, warum soll mich das nicht langweilen? Jeder Soldat sagt mir das. Ich kann selbst sehen, dass ich schön bin. Wenn ich morgens aus dem Bad steige, bewundere ich mich immer selbst im Spiegel. Dann pflege ich zu mir zu sagen, wie viel schöner bist du doch als die Schwergewichtsnuditäten von Renoir? Vielleicht habe ich einmal das Glück, mit Ihnen zugleich in den Spiegel zu blicken. Reden Sie keinen Stuss. Oh, Sie haben schon viel von unserem Jargon aufgeschnappt. Dieser Jargon ist sehr, wie Sie sagen, very funny for us. Ihre englische Aussprache ist aber gut. Sie sprechen ein gutes Englisch. Nur so, was man Schlafzimmer-Englisch nennt. Sie wissen doch, wie wir French Girls sind. Woher kommen Sie? Was tun Sie? Ich werde Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Aber Sie müssen versprechen, dass Sie keine Angst kriegen. Ich bin eine Zauberin. Bye-bye, Giri. Alles Gute. Good night, Sid. See you soon. Sie sind überhaupt keine Französin. Haben Sie sich wirklich dran kriegen lassen? Ich pumpe die Leute zu gern. Hören Sie mal, Leutnant, Sie dürfen aus mir kein Monopol machen. Andere wollen auch mit mir tanzen. Sie sprechen wie ein Gewerkschaftsführer. Sie müssen verstehen, es gehört zu unserem Beruf, dass wir von Hand zu Hand gehen. Jetzt sprechen Sie wie ein Leihbibliotheksbuch. Überhaupt sind Sie ein viel zu schöner Mann. Oh, vielen Dank, Miss... Wildberg. Ich heiße Giri Wildberg. Mhm. Wissen Sie, dass Sie Byron ähnlich sehen? Sie sind nicht zufällig Lord Byron. Unter vier Augen dürfen Sie mich George Gordon nennen. Vor schönen Männern muss ich mich immer in Acht nehmen. Besonders wenn Sie etwas Ätherisches, etwas Poetisches an sich haben. Waren Sie in viele derartige Männer verliebt? Auch in Hunderte. Ich hasse Sie, allesamt. Ich auch, jetzt. Ich entliebe mich nämlich noch schneller, als ich mich verliebe. Darum darf ich auch nie heiraten, das weiß ich. Aber ich tanze gern mit Ihnen. Sie sind ein romantischer Mensch. Woraus schließen Sie das? Daraus, wie Sie Ihre Wange an meine schmiegen. Dabei die Augen zumachen. Und wenn ich sie aufmache, dann sehe ich in Ihre gelbgrünen Katzenaugen, die mich anstarren. Was suchen Sie, Giri, wenn Sie so starren? Ich versuche, in Ihr Inneres zu sehen. Um herauszufinden, was Sie in Wirklichkeit sind. Sie haben mir gesagt, Sie seien eine Zauberin. Wie gut, dass ich das nicht ernst nahm. Nehmen Sie mich nie ganz ernst, aber immer ein bisschen ernst. Das werde ich mir merken. Wie heißen Sie im Ernst, Lord Byron? Halliday. Manly Halliday. Und Sie? Ich habe es Ihnen doch gesagt. Jerry Wilder. Hey, sagten Sie nicht etwas anderes? Ich sagte Wildberg, aber ich heiße Wilder. Und was machen Sie sonst? Arbeite. Was? Was für eine Arbeit? Oh, übersetze zum Beispiel Rimbaud, wenn Sie wissen, wer das ist. Na, hören Sie. Ich mache eine Übertragung ins Englische von Une Saison en Enfer. Wie kommen Sie darauf, das machen zu wollen? Wie kommt man darauf, den Mount Everest besteigen zu wollen? Cheery. Cheery. Manny. Das kitzelt mich am Ohr. Also, wenn ich nicht Offizier und ein Gentleman wäre, dann würde ich Cheery? Jetzt... Ja, ich... Ich kenne sie nicht genug. Ach, das sagen die Männer immer. Entweder man sei schön oder sie würden einen nicht genug kennen. Aber ich bin bereit, den größten Teil meiner freien Zeit dafür zu opfern, sie kennenzulernen. Achtung, junger Freund. Achtung. Ich habe sie gewarnt. Ich bin eine Hexe. Und ich bin bereits behext. Alma Manly Halliday. Mr. Halliday, Sie starren seit 5 Minuten die Wolken an, als sehen Sie durch sie hindurch bis nach Paris. Aber wollen Sie nicht weiter erzählen? Sie lernten Jerry in Paris kennen? Und dann? Wie? Ach, und dann? Ja, wir heirateten sehr bald darauf und wir hatten genau noch für 2 Monate Geld. Weil ihr Vater ihr die Bezüge sperrte. Hatte er was gegen Sie? Ach, eigentlich nicht. Aber ich war für ihn eben bloß ein einfacher Junge aus Kansas City. Nicht, dass uns das etwas ausgemacht hätte. Geld hat die geringste Bedeutung, wenn man 18 und 22 ist. Außerdem hatte ich meinen Roman Freunde und Feinde fertig und ihn einem Verlag geschickt, von dem ich ihn allerdings prompt zurückbekam. Dann sandte ich ihn ans Dorset House und wartete auf Antwort. In der Zwischenzeit pumpen wir Freunde an, um leben zu können. Und gerade da, als wir keinen Centime hatten, kam Jerry mit einem neuen Hut für 800 Frauen nach Hause. Ich werde nie vergessen, wie sie sagte: Ach, Manny, verzeih lieber, aber ich war so deprimiert. Und jetzt ist mir wieder so großartig und leichtfertig zumute, als ob ich Madame Pompadour persönlich wäre. Waren Sie nicht wütend? Nein. Nein, dann hätte ich sie nicht heiraten dürfen. So ist sie, so war sie immer. Außerdem kam 2 Tage später ein Scheck vom Dorset House. Freunde und Feinde war angenommen. Es war also der erfolgreiche Start. Ja, so ungefähr. Ich verdiente jedenfalls viel, Tausende, Zehntausende. Nur verbrauchten wir noch mehr. Wir zogen in der Welt herum und alles war Mondschein und Champagner und nichts geriet mir schlecht. Es mussten viele Jahre vergehen, ehe ich etwas Schlechtes schreiben konnte. Dabei waren wir damals schon, ohne dass ich es mir allerdings eingestanden hätte, das, was man gescheiterte Existenzen nennt. Aber Sie liebten sich. Ja, ja, das taten wir. Nur mit Jerry ging's bergab. Ohne dass mir je richtig klar geworden wäre, wann das eigentlich anfing. Ich sah nur, wie schön sie war. Und dass sie schöner war als alle Hollywood-Schönheiten zusammen. Und sie konnte einfach alles. Wellen reiten und auf den Händen gehen, in akzentfreiem Französisch und Italienisch und Spanisch konversieren. Sie konnte Schauspielerinnen so glänzend imitieren, dass man die Originale später nur noch komisch fand. Und wenn sie nur ein bisschen Selbstdisziplin besessen hätte, wäre sie eine erstklassige symbolistische Lyrikerin geworden. Aber sie führte eben nie etwas zu Ende. Schade. Vielleicht, wenn sie Kinder gehabt hätten. Nein, nein, nein, nein, nein. Kinder, das war nichts für Jerry. Es wird uns so sesshaft machen, Manny, schrecklich sesshaft. Und sie hatte eine panische Angst davor, ein Kind zu bekommen. Und als Douglas dann kam, vergab sie es weder mir noch ihm. Der arme Kerl musste unter der Obhut französischer Gouvernanten aufwachsen. Wir lebten bald hier, bald dort, auch in Hollywood, wo wir die verrücktesten Gesellschaften gaben. Ja, und bei einer solchen Gelegenheit war es auch, dass Jiri mit einem Filmhelden davonlief. Aber das ist doch nicht möglich. Doch, doch, doch, doch. Wir waren beide betrunken, als sie es mir sagte. Manny, sei mir nicht böse, sagte sie. Ich gehe mit Vista fort. Aber ich konnte das nicht glauben. Ich suchte sie im Garten. Ich taumelte durch das ganze Haus und schrie nach ihr. Jiri, Jiri, schrie ich unentwegt. Und dann plötzlich merkte ich, wie heiß es wurde und da war das Feuer und alles brannte. Ich dachte an mein Manuskript, meinen neuen Roman, der da oben im Arbeitszimmer lag und verbrannte. Und ich wollte hinauf und da stürzte die Treppe ein. Wurden Sie verletzt? Ja. Ja, aber das war irgendwie gut. Wir kamen nämlich endlich zur Besinnung. Jiri kam zurück. Zusammen flohen wir vor den Menschen und den Gesellschaften. Kreuz und quer zogen wir durch Amerika, immer auf der Flucht vor Bekannten. Und als das nicht half, gingen wir wieder hinüber nach Europa. Ich wollte arbeiten, ich musste arbeiten. Sie wissen, was der Schwarze Freitag für die meisten Amerikaner bedeutete. Wir waren gerade in Paris, als er auch mich zum armen Mann machte. Und diesmal blieb das Glück aus. Und das konnte Jiri nicht begreifen. Sie verstand einfach nicht, dass ich nicht aus Gold gemacht war. Und dann fing sie wieder an, zum Frühstück Cognac statt Kaffee zu trinken und trieb sich tagelang mit einer Gesellschaft von Surrealisten herum, die ihre eigene Verluderung für die Verderbnis der Gesellschaft hielten. Als ich sie nach Tagen dort abholte, gab mir das, was ich dort sah, den Rest. Sie meinen, es war alles aus? Ja. Das Fest war aus, Shep. Mr. Halliday. Sie können jetzt ruhig anfangen, mich Manley zu nennen, nach all dem, was ich Ihnen bis jetzt erzählt habe. Ich glaube, so viel weiß nicht einmal mein Sohn von mir. Wie spät ist es übrigens? 2.30 Uhr? 5.30 Uhr. Sie vergaßen, Ihre Uhr vorzustellen. Ich lebe scheint's in der Vergangenheit. Bitte anschnallen und das Rauchen einstellen. Wir landen in wenigen Minuten in New York. Tatsächlich. New York. Sieht sie nicht aus wie eine über den Wolken schwebende Geisterstadt? Ja. Eine Geisterstadt. Aber eine herrliche Stadt. Irgendwo da unten schläft Jiri. Irgendwo. Und wie geht es dir? Wie soll es mir schon gehen? Du bist stärker geworden. Findest du? Ja. Besonders um die Hüften und im Gesicht. Warum trägst du immer noch die Ponyfrisur? Lass das, setz dich. In der heutigen Morgenausgabe der Times las ich, dass du kommst. Was schreibst du denn da eigentlich, eine Eisrevue? So was Ähnliches für Victor Milgram. Aber ich hoffe, ich hab's bald hinter mir. Was du für einen Film arbeitest, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Apropos, es sieht so aus, als wollte New Directions meine Rambo-Übersetzung herausbringen. So? Fein. Bist du denn fertig damit? Nahezu. Muss nur noch an 3 Gedichten etwas feilen. Fein. Ich vergaß ganz, Manny. Möchtest du etwas trinken? Seit ich selbst aufgehört habe, damit vergesse ich dummerweise immer anderen Leuten etwas anzubieten. Nein, danke, Jiri. Ich trinke zurzeit sehr wenig. Ja? Hast aber was getrunken. Ich riech's doch. Ein paar Glas vorhin im Hotel. Mir war nicht gut, ich habe eine kleine Stärkung gebraucht. Milgram setzt mir verdammt zu mit seinem Film, weißt du? Du solltest aufhören mit dem Trinken. Seit ich aus der Anstalt raus bin, habe ich auch aufgehört. Endgültig. Ich weiß schon, wann ich aufhören muss. Ja? Oh, Manley, du sollst dich bloß sehen. Siehst scheußlich aus. Unrasiert. Was ist deine Kleidung? Krawatte sitzt ganz schief. Aber Jiri, um Gottes Willen, gib doch Ruhe. Die Krawatte ist mir egal, ist mir gleich, wie ich aussehe. Und Manley, ist ein Unterschied, ob man salopp ist oder verwahrlos. Also bitte, Jiri, ich bin nicht hergekommen, um an mir herumnörgeln zu lassen. Na schon gut, Man. Mir scheint, ich entwickle mich zu einer törichten alten Jungfer. Aber komm, komm. Sei lieb. Lass mich mal deine Krawatte gerade ziehen. So. Mit weiteren Dummheiten will ich dich nicht belästigen. Darf ich mich neben dich setzen? Wen hast du in der letzten Zeit gesehen von der alten Bande? Ich sehe niemanden mehr. Du arbeitest tatsächlich an einem neuen Roman? Ja, ich arbeite. Wenn ich die Tonne Eis los bin, mit der ich mich jetzt herumschleppe, dann nehme ich keinen Filmauftrag mehr an, bis das Buch unter Dach und Fach ist. Wirst du denn Geld genug haben, um für den Rest des Jahres Ruhe zu haben? Naja, also Schulden werde ich noch bis dorthin aus haben, aber ich werde doch wenigstens imstande sein, den wütendsten Wölfen ein paar Dollar in den Rachen zu werfen. Herr Manny, das ist mir sehr unangenehm, gleich beim ersten Mal, wo wir uns nach 3 Jahren wiedersehen, die Rede drauf zu bringen, aber wir sind ja erwachsene Menschen, wir können vernünftig drüber reden, also kurz und gut, Manny, du bist mir $875 schuldig. Gott weiß, dass ich dich nicht drum angehen würde, wenn ich das Geld nicht dringend brauchte. Aber ich bin 2 Monate Wohnungsmiete schuldig. Allmächtiger Gott, Giri, lass mir doch etwas Zeit. Dass ich in dieser Bredouille bin, dafür bist du doch vor allem die Ursache. Mit deinen Sanatorien, deinen Psychoanalytikern und deinen unsinnigen Extravaganzen. Herrgott, Giri, wann wirst du denn endlich einsehen, dass ich hart arbeiten muss, um Geld zu verdienen und dass ich keins habe? Natürlich werde ich tun, was ich irgend kann, um dich nicht in wirkliche Not geraten zu lassen, aber du darfst so nicht weiterleben. Im Stil einer... Ach Gott, Giri, nun wein doch nicht. Ich bitte dich, weine nicht. Wenn ich... Es tut mir so leid. Ich bin so allein. Die Einsamkeit macht mich wahnsinnig. Großer Gott, wie viele schlaflose Nächte hat mich das schon gekostet. Wie viele Pillen habe ich deswegen schon genommen? Du meinst du nicht, dass wir zwei, wenn wir uns Mühe geben? Giri, ich habe einfach nicht die Zeit und die Kraft dazu, das alles noch einmal mit dir durchzumachen. So, aber für das Frauenzimmer, mit dem du da drüben in Kalifornien lebst, scheinst du immerhin haufenweise Zeit und Kraft zu haben. Giri, bitte lass das. N hat damit nichts zu tun. Du brauchst dir nicht einzubilden, ich weiß nicht genau Bescheid über deine wunderbare N-Löb. Du fragst mir, einen solchen Mumpitz zu schreiben, du hast kein persönliches Leben. Mein persönliches Leben ist mein Leben als Schriftsteller. Och, ach, Giri, glaub mir, N macht kein gutes Geschäft an mir. Sie sammelt bloß die verstreuten Überbleibsel von Manly Halliday auf, die niemand mehr will. Auf die brauchst du nicht eifersüchtig zu sein. Trotz allem, wenn dieses Weib nicht da wäre, wenn sie dich nicht so fest und alleine hätte. Giri. Was haben wir einander angetan? Wir können den Traum nicht wieder aufnehmen. Und es hat auch keinen Sinn, ihn fortsetzen zu wollen. Das ist gerade das, was ich jetzt brauche. Weltanschauungsgerede. Tja, also dann. Adieu, Giri. Tut mir wirklich leid, dass ich dich aufgeregt habe. Adieu, Manly. Ach ja, Geld schicke ich dir, sobald ich kann. Danke. Findest den Fahrstuhl? Aber ja, sicher. Wissen Sie, Chip, was das Unangenehme an dem Salonwagen hier ist? Dass wir in ein paar Stunden raus müssen. Jetzt bin ich nämlich endlich so weit, dass ich ein bisschen Ruhe finde. Wollen Sie sich nicht hinlegen, Manly? Sie sehen sehr angegriffen aus. Ach, Kunststück. Ich habe New York kein Auge zugetan. Schlafen Sie doch wenigstens jetzt im Zug ein bisschen. Und trinken Sie nicht immer weiter. Entschuldigen Sie, junger Freund, ich habe monatelang nichts getrunken. Dann habe ich im Flugzeug wieder damit angefangen und jetzt muss ich dabei bleiben. Aber wir brauchen noch unsere Kraft, Manly. Sie werden sehen, in Webster wird uns nichts geschenkt. Wollen Sie auch einen Schluck, Kleiner? Nein. Ich finde, wir sollten entweder schlafen oder aber uns anhalten. Milgram war wütend, als ich Sie in New York nicht fand und ihm dann von unserem angeblichen Entwurf was vorflunkerte. Wo waren Sie denn bloß? Ich war bei meiner Frau. Und danach geriet ich in ein paar Bars von früher. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Sowas tötet nämlich die Träume. Ja, Milgren war sauer wie eine Gurke. Manley, es mag Ihnen vielleicht komisch vorkommen, aber ich möchte meinen Verdienst behalten. Junger Mann, nehmen Sie darauf das Ehrenwort eines alten Clowns. Ich finde das nicht ein bisschen komisch. Auch für mich hat das Zugeräusch nur einen einzigen Rhythmus. Und seit ich über den Stoff nachdenke, höre ich ihn. Sie nicht? Hören Sie mal zu. 2000 die Woche, 2000 die Woche. Bei mir ist zwar viel weniger, aber ich brauche es auch. Und beim geringsten Versagen schmeißt Milgram uns raus. Mir hat er damit schon in New York gedroht. Also was wollen wir tun? Wollen wir schlafen und dann in Webster arbeiten oder jetzt was tun? Nehmen Sie wirklich einen Schluck? Oder wollen Sie eine Tablette zum Munterwerden? Gut, geben Sie mir ein Benzedrin. Also ich nehme ein bisschen beides. Dr. Rubin wird mich schon in Ordnung bringen, wenn ich wieder zu Hause bin. Shep, wann habe ich mich zum letzten Mal gespritzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie müssen auf mich aufpassen, falls wieder sowas wie im Flugzeug passiert, ja? Ich glaube, es ist doch besser, Sie schlafen. Sie sehen schrecklich aus. Jetzt habe ich die Tablette genommen. Also, Shep, was hatten wir denn vorhin? So gut wie nichts. Na, meine Idee, das war doch was. Es war ein guter Stummfilmauftakt, aber noch lange kein Drehbuch. Wissen Sie, was N gesagt hat? Die Durchschnittsfilme haben alle zu viel Handlung. Wer ist N? Das habe ich Ihnen noch nie von N. Loeb erzählt. Komisch. Dabei habe ich so viel geredet. Kommen Sie, wir gehen zu Milgram und sagen es ihm. Was sagen? Dass wir den Stoff haben. Mende, wissen Sie, wie viel Uhr es ist? Ist doch egal. Wir wollen Milgram so bald wie möglich den Stein vom Herzen nehmen. Mende, wir müssen die Sache erst noch mehr ausbauen. Ach was, Details können wir immer noch reinbringen. Aber wir können jetzt Milgram nicht damit weg. Dann gehe ich ihm allein. Mende, bitte nicht. Er wird wütend werden. Das haben Sie eine Ahnung. Der freut sich wie ein Kind. Wo war's denn? Hier, was? Kommen wir doch um 8 Uhr wieder. Quatsch. Mr. Milgram? Ja, was ist denn? Viktor, wir haben was ausgeknobelt und möchten wissen, was Sie dazu meinen. Gut, kommen Sie rein. Machen Sie Licht im Salon, Stars. Setzen Sie hin, Manny. Also, Sie glauben, Sie haben die Geschichte jetzt unter Dach und Fach? Ja, meiner Ansicht nach ist alles drin, was Sie haben wollten, Viktor. Gut, das wollte ich hören, auch wenn es früh um 4 Uhr sein muss. Also schießen Sie los. Na, Chip, wollen Sie es erzählen? Ja, also ich meine... Na los, Manley, raus mit der Sprache. Gut. Also, ich sehe es so vor mir. Ein weißes Märchenland in den Bergen. Der weiße Steilhang fällt in ein breites Tal ab, wie im Traum eines Skiläufers. In ferner Höhe erscheint eine winzige dunkle Gestalt, die anfängt, in Richtung auf unsere Kamera herabzusausen. Immer rascher fliegt sie über den Neuschnee. Das ist der einsame Skiläufer, die Jugend, herabstürmend in das jungfräuliche Feld spurenlosen Schnees. Am unteren Rand des Schneefeldes zieht sich eine gewundene Straße hin. Um die Ecke ins Bild hinein zieht ein schönes, offenes Auto, am Steuer ein livrierter Chauffeur. Im Wagen eine einzelne Person, eine junge Frau, deren Wangen von der kalten Luft und ihrer eigenen Lebenswärme glühen, einem Lebensgefühl, wie es eben nur ein Mädchen haben kann, das sich seiner Jugend und Schönheit bewusst ist. Zierlich ist sie in einen kostbaren Pelz geschmiegt. Sie hat das Haupt zurückgeworfen. Sie genießt den herrlichen Wintertag. Und jetzt, da sie die strahlenden Augen nach oben richtet, fällt ihr Blick auf den Skiläufer, der sich von dem weißen Schneehang abhebt. Ja, und? Im selben Moment eröffnet ein plötzlich vollendet ausgeführter Geländesprung dem Läufer den ersten Blick auf das junge Mädchen. Ein blendend weißer Fächer von hochstäubenden Schneekristallen wirbelt auf und auf seine Skistöcke gestützt starrt er kühnen Blicks die Erscheinung an. Der Wagen hat angehalten. Ungeniert, man könnte fast sagen flirtend, sieht das Mädchen zu dem Mann empor und sie blicken sich einen Atemzug lang über das weiße Schneefeld hin, fragend in die Augen. Ihre Seelen begegnen einander. In ihren Gedanken lieben, heiraten, altern, sterben sie miteinander, werden sie miteinander begraben und liegen Seite an Seite vereint an eben diesem Berghang. Na. Hey, ich sagte, ein Augenblick, ein ganzes Leben. Ein ganzes Leben geballt in einen Augenblick. Und am Ende schlägt die junge Dame die Augen nieder und gibt widerstrebend dem Chauffeur das Zeichen zur Weiterfahrt. Der Skiläufer bricht auf und stapft langsam über den Hang auf die Straße zu, auf der das Mädchen verschwunden ist. Sie aber fährt weiter in den leuchtenden Morgen hinaus in die Zukunft. Und der Skiläufer gleitet über die jungfräulichen Felder zurück in die Vergangenheit. Knabe und Mädchen, immer da einander lassend, einander findend und nicht haltend. Nicht einmal im Märchenland. Ja. Aha. Und was weiter? Was weiter? Was kann da noch geschehen? Sie sehen sich nie wieder. Was denn? Das ist alles? Ja, jawohl, natürlich. Na, sagen Sie mal, war das wert, mich aus dem Schlaf zu wecken? Ja, was, das gefällt Ihnen doch. Ja, gewiss, natürlich. Es ist ein Start. Ich werde noch mal drüber schlafen. Das geht mir nicht. Was ist denn? Ja. Sie sind ja nicht mehr weiß im Gesicht, Sie sind ganz grün. Aber legen Sie sich jetzt endlich hin und schlafen Sie mal. Ja, aber es ist doch etwas. Sicher, es ist was. So gehen Sie jetzt und legen Sie sich hin. Also gut, wenn Sie meinen. Ja, legen Sie schlafen. Stearns, Moment noch. Machen Sie die Tür zu. Hat er getrunken? Nicht der Rede wert. Sie wissen doch, dass er eine Entziehungskur hinter sich hat. Ein Glas und er wird wieder rückfällig. Ja, zum Donnerwetter, das hätte man mir doch sagen müssen. Ich wollte ihn ja gar nicht engagieren, weil ich Angst vor seiner Sauferei hatte. Könnten auf der Stelle rausschmeißen, durch Ben Hecht ersetzen. Aber da wäre er für Hollywood erledigt. Und ich weiß, er braucht das Geld. Also passen Sie auf, dass er nicht mehr trinkt. Schön, ich werde tun, was ich kann. Hören Sie mal zu. Kurz nach unserer Ankunft wird die englische Sektion der Philologischen Fakultät einen Empfang für Halliday geben. Sie sorgen mir dafür, dass er anständig angezogen, rasiert und bei klarem Verstand hinkommt. Sie sind mal verantwortlich. Jetzt hat er seit Tagen denselben zerknitterten Anzug an und das gleiche Hemd. Kammerdienerfunktionen werden extra berechnet. Sparen Sie sich Ihre Witze fürs Drehbuch. Ich weiß genau, dass Sie bisher nichts geschafft haben. Sie würde ich gleich rausschmeißen, wenn ich nicht annehme, Sie hätten einen gewissen Einfluss auf Manley. Aber das sage ich Ihnen. Bei der Story-Konferenz in Webster vor den Professoren haben Sie Ihr Zeugs beieinander. Sonst fliegen Sie. Aber beide. Zum Schluss dann, Euer Magnifizenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, bringen wir eine fantastische Verfolgung der Hauptdarstellerin Sally. Auf Skier natürlich. Die den Steilhang hinabbraust, der in eine grausige Schlucht abstürzt. Joe und seine Kommilitonen erkennen mit Entsetzen, welches Unheil dem Mädchen bevorsteht und rasen los. Es ist bereits dunkel geworden und alle Studenten haben Fackeln bei sich. Nämlich die eigentlich zu dem programmmäßigen Fackelzug auf Skiern bestimmt waren. Was halten Sie von dieser Idee, Mr. Milgram? Ja, sehr nett. Wollen wir mal hören, was der Produktionschef dazu sagt? Naja, sehr hübsch. Das werden wir fein rauskitzeln. Also, unter Fackelbeleuchtung geht die Abfahrt vor sich. Die Studenten kennen einen kürzeren Weg als den, auf dem Sally abfährt. Der Abschneideweg bietet jedoch schwere Hindernisse. Doch Joe kämpft sich vor. Er achtet nicht des wild brausenden Bergwinds und kommt Sally näher. Sie ist unterdessen in rasender Fahrt kurz vor dem Abgrund angelangt. Da fassen sie zwei starke Arme und reißen sie zurück. Mit fabelhaftem Temposchwung beendet Joe mit seiner Sally im Arm die Fahrt. Schnee stäubt auf und er hat sein Mädchen gerettet. Nun, es ist natürlich noch ganz im Rohbau, aber so ungefähr hatten wir uns die Handlung gedacht. Ja, natürlich. Natürlich, mein lieber Stearns, die Sache ist noch sehr im Rohbau. Euer Magnifizenz, meine Damen und Herren. Sie haben nun ungefähr erlebt, wie bei uns eine sogenannte Story-Konferenz vor sich geht. Wir haben vor Ihnen das entwickelt, was wir die Linie nennen. Aber ich muss sagen, die beiden Herren haben den Rohbau recht hübsch entwickelt. Ja, was meinen denn Sie als Angehörige des Lehrkörpers der Universität dazu, meine Herren? Ja, bitteschön, Herr Professor Connolly. Ja, also, ich finde, im Ganzen kann man zu der Sache Ja sagen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ich war von dem Inhalt der Geschichte gepackt. Danke sehr, Professor, danke sehr. Oh, Euer Magnifizenz, wenn ich bitten darf, bitteschön. Ich konstatiere mit größter Freude, dass Sie unsere Webster-Studenten alle als so liebenswürdige Gesellen darstellen wollen. Wir waren ein bisschen besorgt, Sie würden vielleicht Ja, ich verstehe Euer Magnifizenz, aber wie Sie sehen, spielt die Hauptrolle, die eigentliche Heldenrolle, die Skimannschaft der Hochschule. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Der Kameradschaftsgeist. Was meint der Produktionschef? Naja, der Krempel ist nicht leicht. Ich meine die Verfolgungsgeschichte auf Skiern. Aber wenn wir das zusammenkriegen, dann haben wir was in der Hand. Okay, Billy, ich schlage vor, wir gehen gleich raus zur Sprungschanze und fangen an, dort aufzubauen. Ja, ich treffe euch dort. Ich komme da gleich nach. Meine Herren Professoren, ich danke Ihnen, dass Sie unserer Story-Konferenz mit so großem Interesse beigewohnt haben. Die Konferenz ist nun beendet und es beginnt die praktische Arbeit. Meine Herren, bitte entschuldigen Sie uns jetzt. Euer Magnifizenz. Danke sehr, meine Herren. Danke. Na, ihr zwei, habt euch also doch noch rausgerissen. Gerade als ich befürchtete, ihr würdet in den Abgrund sausen. Naja, Manley, es war verdammt schlimm mit euch beiden. Seit wir weg sind, hängt ihr an der Flasche. Ich hab ne Mordshut auf euch gekriegt, wie ihr da reingeschwankt seid in den Saal. Warum habt ihr euch denn nicht umgezogen und rasiert? Victor, Sie können von mir nicht verlangen, dass ich mich in so einer kalten Bude, die nicht mal mehr von den Dienstboten bewohnt wird, auch nur länger als eine einzige Minute aufhalte. Ja, ich weiß, Manley, aber es war nichts anderes aufzutreiben in diesem verdammten Nest. Ja, dann müssen Sie aber auch verstehen, dass ich was zu trinken brauche. Mir wird nämlich gar nicht mehr warm, ich habe Füße wie ein Eisklumpen. Auf dem Bahnhof standen wir eine Stunde in der Kälte, nur wegen des blöden Empfangs. Unser Zimmer ist nicht geheizt und jetzt sagen Sie mir, wie ich da warm werden soll. Ja, ist ja schon gut, Manley, aber jetzt gehen Sie und ziehen Sie sich um. Und dann rasieren Sie sich. Und vor allen Dingen trinken Sie nichts mehr. Zum Teufel, Victor, lassen Sie die Erzieherei, dazu bin ich zu alt. Sie machen sich jetzt fertig und gehen mit raus zur Sprungschanze. Ich habe schon 1915 Skispringen gesehen. Und wenn ich wissen will, wie Salzwasser schmeckt, dann brauche ich nicht den ganzen Ozean auszusaufen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit Ihnen rumzustreiten. Ich sage Ihnen, Sie kommen mit raus. Dafür bezahle ich Sie nämlich. Ich habe nie verstanden, warum er eigentlich ein solcher Esel ist. Bei uns spielt er sich wie ein Despot auf und vor Leuten, von denen er glaubt, sie stünden gesellschaftlich über ihm, kriegt er auf den Bauch. Naja, schön. Aber Sie, Shep, mein Junge, Sie wie Sie waren großartig. Ich glaube, der Geist ist über Sie gekommen. Sie haben mit Ihrer erfundenen Story uns beiden das Leben gerettet. Dabei hatte ich keine Ahnung, was ich sagen sollte, als Milgrom uns aufforderte, unsere Handlung zu entwickeln. Ich noch weniger. Da habe ich mich Hals über Kopf hineingeredet, wie besessen. Na, das Blöde ist nur, damit haben wir noch nichts. Es hat nur so gut geklungen, weil ich es so dargestellt habe wie ein alter Routinier. Ach, was zum Teufel damit. Die Hauptsache ist, dass man uns nicht hinausgeschmissen hat. Später in New York oder Hollywood können wir uns dann schon sowas wie ein Drehbuch fabrizieren. Hauptsache ist, jetzt haben die Kameraleute endlich was zu tun. Also, gehen wir jetzt zur Sprungschanze? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Ich kann Schnee nämlich nicht ausstehen. Und außerdem sind meine Füße wie erfroren. Milgram erwartet aber, dass wir hinkommen. Gehen Sie zum Teufel mit Milgram. Kommen Sie, trinken wir was. Da drüben steht Whisky. Zu dem wollte ich schon lange hin. Manley, wir müssen uns zusammennehmen. Die Professoren sehen zu uns her. Lassen Sie, ich brauche einen kleinen Tropfen. Prost. Wollen Sie auch einen Schluck? Nein, vielen Dank. Wir müssen jetzt gehen, Manley. Aber ich will nicht zu dieser verdammten Sprungschanze. Wir müssen aber, sonst sind wir erledigt. Kommen Sie, ziehen wir uns um. Gewöhnen Sie sich endlich ab, zu glauben, dass Kleidung einen Menschen macht. Also gut, gehen wir so, wie wir sind. Also ich hole mir jedenfalls eine Flasche Cognac. Es springt jetzt Bill Myler von der Universität Webster. Bahn frei für Bill Myler. Kommen Sie, Manley, Sie müssen aus dem Schnee hier heraus. Sie stecken ja bis zu den Knien drin. Sie werden Sie nur erkälten. Ja, erkälten ist gut. Ich bin so durchgekältet, dass ich einen Eispickel brauchen werde, um meine Schuhe auszuziehen. Warten Sie, ich ziehe sie heraus. Nein, lassen Sie doch. Da, trinken Sie auch mal, mein junger Mitarbeiter. Das heizt einem ein. Ohne das würde ich hier draußen umkommen. Manley, Milgram sieht ja her. Nehmen Sie sich doch zusammen. Ach, Gott, lass mich doch, mein Junge. Ist mir doch alles ganz egal. Ein norwegischer Gaststudent an unserer Universität. Bahn frei für Arne Rolag. Manley, haben Sie das gesehen? Das war ein Sprung. Großartig. Diese Vorlage wie ein Vogel. Das habe ich nicht gesehen. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Arne Rolag, 52 Meter. Der weitest gestandene Sprung des Tages. 52 Meter, so weit ist hier noch keiner gesprungen. Schon, jetzt wird mir es aber wirklich kalt. Wo ist meine Flasche, verdammt nochmal? Die ist ja leer zum Teufel. Gibt's denn hier gar nichts mehr zu trinken? Mir ist so lausig kalt. Hier, bedienen Sie sich, alter Herr. Oh, ich danke Ihnen, das ist sehr freundlich. Das war Hilfe in der Not, das kann ich Ihnen aber sagen. Hallo, Shep. Alter Knabe, wie geht's? Hallo, Bill. Darf ich vorstellen, Bill Bonner, Mr. Mandy Herde. Sehr erfreut. Ah, der hat aber einen guten Whisky, Herr Freundship. Und das hier ist mein Mädchen. Hallo. Prost, Prost, kleines Fräulein. Das ist aber wirklich gut, Ihr Whisky, mein Herr. Das ist Cognac. Wäre ganz nett, wenn wir gelegentlich mal wiedersehen dürfen. Gern, aber nur gelegentlich. Bitte hören Sie doch endlich auf mit dem Trinken. Ja, ich wette, Sie bilden sich was drauf ein, mich zu bemuttern, was? Weil Ihnen der Olle Milgram gesagt hat, passt auf ihn auf, damit er nichts trinkt. Das ist was, was Sie Ihren Freunden erzählen können, was? Chef, sehen wir dich noch wo heute Abend? Ich weiß nicht, Bill. Tut mir leid. Schon gut, mein Junge. Komm, Lisi, wir gehen mal rüber ins Eisstadion. Jo, morgen schaffen wir wieder so. Doch heute Nacht wird bloß gelacht. Was sagst du, dass am Ende hätte der sein? Der Saufbold da? Ist der Kerl immer noch besoffen? Mit dem habe ich schon im Zug Krach gekriegt. Der gibt vielleicht an, der Bursche. Ich habe ihn den 2000 die Woche getauft, weil er gar nicht aufhören konnte damit. Jawohl, das ist auch wert. 2000 die Woche, meinen Sie nicht? Ich meine, Sie haben Ihr Gebiss im Hotel liegen lassen. Sie, ich war mal ein sehr guter Boxer. Hört euch das Männchen an. Ein Boxchampion, aber besoffen. Was? Was, das werde ich Ihnen zeigen, ob ich besoffen bin. Mende! Sieh jetzt. Hoffmann, gehen Sie bitte. Geht alle weg, doch, lasst uns hier allein. Doch, Chef, ich kann den Lümmel zusammenhauen. Was haben Sie gesagt? Nehmen Sie das zurück, Sie Zwerg, Sie. Hoffmann, seid doch vernünftig. Jetzt Hoffmann, können Sie aber gehen Sie doch, Sie sehen doch, was mit ihm los ist. Das Schwein hat mich beleidigt. Was, und wenn Sie 10 Köpfe größer sind, ich hau Sie zusammen mit der Flasche. Haltet ihn doch zurück, seht ihr denn nicht? Mich loslassen zum Teufel, lass mich mach doch los. Mach das hier fort, komm! Chef, los, geben wir es Ihnen. Sie sollen mich loslassen. Oh, das Schwein tritt mit den Füßen. Na, wartet, ich werde dich abreiben. Mann, jetzt können Sie aber gleich. Milgrim. Was treibt ihr denn hier? Prügelt euch hier rum, was? Wir sollen hier wohl mit Hungerlichtern weggejagt werden. Ach, was? Macht, dass ihr wegkommt. Ihr geht in euer Hotel und wartet, bis ich euch holen lasse. Das ist das Beste, was ihr mit den Kerlen tun könnt. Sie sei bloß still, Mensch. Sie sollen gehen, alle, die habe ich gesagt. Sie haben mich sehr enttäuscht. Ja, weil sie mit mir nicht so angeben konnten, wie sie es sich gedacht haben. Was? Wenn man ihnen nicht sofort den Ehrendoktor an den Hals geschmissen hat. Ich habe gesagt, sie verschwinden hier und gehen auf ihr Zimmer. Chef, haben Sie das gehört? Wir haben Stubenarrest. Wer wollte denn, Victor, dass wir hier herausgehen? Wer hat uns denn die kälteste Bude der Welt aufgehalst? Wer wollte denn überhaupt, dass wir in dies Fadernis gehen? Seien Sie vernünftig und gehen Sie jetzt. Ja, ich weiß, wir leben hier unter Standrecht. Was? Standrecht, hab ich gesagt. Halle, das war mein letztes Wort und es war mein vollster Ernst. Und mein vollster Ernst ist, dass ich mir das hier alles bis zu Ende ansehe, damit ich endlich was lernen kann. Sie steigen jetzt sofort in ein Taxi und fahren mit dem nächsten Zug nach New York. Ich will euch beide hier nicht mehr sehen. Ich lasse mir doch von euch Saufballen nicht meinen guten Ruf verderben. Victor, das ist Unrecht, das ist empörend. Sie vergessen, dass ich immer... Der größte Saufball sind, der mir jemals vorgekommen ist. Los, haus ab! Mach, dass ihr wegkommt hier, aber augenblicklich! Das ist ja unerhört. Das lasse ich mir nicht gefallen. So lasse ich nicht mit mir reden. Mit denen wird geredet, wie man mit Leuten ihres Schlages reden muss, wie betrunkener Stromer. Was? Ich werde sämtlichen Filmproduzenten von Hollywood mitteilen, was sich hier zugetragen hat. Sie werden nie wieder in einem Studio beschäftigt werden. Und jetzt machen Sie, dass Sie verschwinden, ehe ich mich vergesse. Um Gottes Willen. Chef, machen wir bloß, dass wir hier wegkommen, bevor ich mich vergesse. Es tut mir leid, mein Junge. Ich habe Ihnen alles verunst. Ach, Manley. Muss ich, alter Esel, mich hier raufschleppen, um seiner blöden Vater einen Glorienschein zu geben. Milgrims Drehbuch schreibt Manley Halliday. Ist doch nichts wie intellektuelles Getue. Hätte er mich zu Hause an seinem verdammten Filmstoff arbeiten lassen, hätte sich keiner von uns blamiert. Ach, meine Schuld war es auch. Der verfluchte Champagner. Ach, was ich jetzt Ihnen sagen müssen. Herrgott, mein Fuß. Der ist wie im Gips. Starke Schmerzen? Eiskalt, dieser Fuß, eiskalt. Wollen Sie Ihren Zucker? Ach ja, geben Sie mir was. Und sehen Sie mich bloß nicht so an, als ob es mit mir zu Ende ginge. Ich sehe Sie doch gar nicht so an. Ich lese es in Ihrem Gesicht. Ich kenne mich aus in Gesichtern. Hören Sie zu, mein Kleiner, ich will Ihnen was sagen. Mein Werk ist mir voraus. Ich werde erwachsen. Ich weiß, wohin ich gehe. Selbstverständlich, Mendel. Zum Donnerwetter sagen Sie nicht in diesem Ton selbstverständlich zu mir. Bemuttern Sie mich nicht. Ihr Kindsköpfe mit euren Schubladen und Fächern. Der zerrüttete Dichter der 20er Jahre. Glauben Sie bloß nicht, dass ich das nicht merke. Lesen Sie mal die drei ersten Kapitel meines neuen Buchs und dann sagen Sie mir, ob ich zerrüttet bin. Bleiben Sie sitzen, Mandy. Wo haben Sie das Manuskript? In meiner Tasche. Es ist noch im Rohzustand, das muss noch gefeilt werden, aber das ist Halliday. Eigentlich wollte ich es niemandem zeigen. Sie dürfen es lesen, wenn Sie mir was zu trinken geben. Zu trinken? Ich habe keinen Schluck. Natürlich haben Sie, alte Lügner, belügen Sie nicht. Sie haben meine Cognac-Flasche heimlich aus meinem Mantel in den Ihren hinein praktiziert. Ich habe es ganz gut gesehen. Geben Sie mir was, mir ist kalt. Sau kalt. Am ganzen Körper. Na, haben Sie das Skript? Ja. Dann lesen Sie. Ich möchte jetzt gern schlafen. Überschwang und Ausklang. Eine Tragödie der Irrungen. Ja, ja. Schulde Victor noch 2000. Zahl sie ihm gelegentlich zurück. Für Anne Loeb, meinen getreuen Wachhund. Das ist sie. Ach, bin ich müde. Sagen Sie ihnen, Chef. Bin zu erreichen. Bin zu erreichen. Rest Stickstoff 110? Kommt das alles von den Nieren? Was meinen Sie, Dr. Resnick? Frag das auch zum Teil von der Leber. Also Chancen? Schätzen Sie selbst, Herzschwäche, Leber- und Nierenschädigung, Diabetes, die bei Vorhandensein von Brand nicht richtig behandelt werden kann und obendrein die Operation der erfrorenen Zehen. Ein bisschen viel. Da steht 20-1 dagegen. Das kann übertrieben sein. Lassen Sie auf jeden Fall sofort eine Infusion machen. Gut, Dr. Resnick. Ich bin auf der Station, wenn etwas sein sollte. Doktor? Ja? Da ist der junge Mann, der Mr. Halliday einlieferte. Kann man ihn hineinlassen? Ach ja, wenn er nicht zu lange bleibt. Bitte, Mr. Stearns, kommen Sie. Hallo, Manley. Ach, Chip. Freut mich, dass Sie kommen. Wie geht es Ihnen? Ja, diesmal habe ich mich richtig auf den Grund gebracht, mein Junge. Es tut mir so leid, Manley, dass ich im Grunde an allem schuld bin. Ach, dummes Zeug. Es kommt immer alles durch mich. Dann diese Liebe auf Eis und dieser aufgeblasene Milgrim. Na ja, also den wären wir los. Es tut mir nur leid, Chip, dass ich Ihnen alles verdorben habe. Ach was. Es ist viel schlimmer, dass Sie hier liegen müssen. Aber es war wohl das Vernünftigste, nachdem Sie solche Schmerzen hatten. Ich bin froh, dass mir mein alter Freund Wittenberg eingefallen ist. Er war damals so rührend zu Giri. Komisch. Er hat sich immer noch nicht sehen lassen. Manley, Ihr Manuskript? Ja. Ich hab's gelesen. Es hat mich umgeworfen. An das kommt keiner heran, der heute schreibt. Das ist der alte Halliday. Nein, nicht der alte, das ist ein neuer, stärkerer. Oh, das freut mich, Chip. Herrgott, Junge, ich muss am Leben bleiben. Noch 10 Jahre, 10 Jahre der Arbeit, weiter nichts. Sie müssen das Buch vollenden. Ja, das will ich. Deswegen habe ich doch den blöden Film angenommen, um es schreiben zu können. Hören Sie, Chip, haben Sie N angerufen? Ja, gestern noch. Sie wird gegen Mittag hier sein. Ja, gut. N ist gut. Guten Tag, Mr. Halliday. Na, wie geht's Ihnen? Ich bin Dr. Wittenberg. Was? Sie sind doch nicht Dr. Wittenberg. Doch, sein Sohn. Mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben. Mein Gott. Ist denn alles gestorben? Also, Sie sind der Dr. Wittenberg Junior. Mhm. Ihr Vater hätte gleich nach mir gesehen. Ich war leider unabkömmlich. Aber meine Ärzte sind sehr gut. Sie haben übrigens leider Gangrän bei Ihnen festgestellt. Oh, das ist kein Grund zur Besorgnis. Wir machen jetzt gleich eine Transfusion. Warum? Weil es notwendig ist, natürlich. Ihr Zustand gibt zwar nicht unbedingt zu Besorgnis Anlass, aber... Bitte keine Redensarten, ich will wissen, warum. Wegen Ihres Fußes. Sie haben die ersten 3 Zehen des rechten Fußes erfroren. Das ist nicht einfach. Diabetiker neigen zu Gangrän, zu Brand. Wir müssen operieren. Aber Sie können ganz ohne Sorge sein. Unser Chirurg ist der beste Mann in New York für diese Fälle. Ach, dieses sinnlose Gestapf und Stehen im Schnee. Doktor, wann müssen Sie operieren? In frühestens 24 Stunden. Warum denn nicht gleich? Wir müssen erst ihr Herz kräftigen. Ist die Operation riskant? In 24 Stunden weniger als jetzt. Besteht wenigstens eine Chance, nicht zu sterben. Wir werden schon noch etwas mehr fertigbringen als eben nur das. Heutzutage lässt sich in 24 Stunden viel erreichen. 24 Stunden. Sehen Sie, Chip, jetzt geht das ganze Spiel um 24 Stunden. Naja, zuletzt ist vielleicht alles gar nicht so schlimm. Man schließt die Augen, um sich zu sammeln. Und wenn der Lebenswille nicht mehr stark genug ist, überlässt man sich dem Tode. Es ist ja nichts wie einschlafen. Man kann ja auch wochenlang wach bleiben, wenn man nur stark genug will. Doktor? Ja? Eine Miss N. Loeb ist da und möchte Mr. Halliday sprechen. Und das geht jetzt nicht. Er soll jetzt die Transfusion kriegen. Ach, bitte lassen Sie sie doch herein, ja? Na gut, aber nur 5 Minuten. Dann müssen wir die Transfusion machen. Bereiten Sie inzwischen alles vor, Schwester. Ich gehe dann. Ja. Auf Wiedersehen, Melle. Wiedersehen, Chef. Ich schaue morgen wieder rein. Morgen. Ich halte Ihnen den Daumen. Ja, danke, Chef. Hoffentlich habe ich noch mehr als 24 Stunden. Wiedersehen, Melle. Wiedersehen. Ach, ach, N. Ja, Melle. Endlich. Ich habe wieder getrunken. Ich weiß. Ich musste, Ann. Ich war so müde und so bedrückt. Dieser blöde Filmstoff. Das ist jetzt vorbei, Minley. Denk nur noch an die Zukunft, ans Gesundwerden. Denk dir mal, Ann Shepp hat die Einleitungskapitel des Romans gelesen. Sie gefallen ihm. Das wundert mich nicht. Aber ich habe getrunken. Du sollst ruhen, Minley. Sprich nicht so viel. Du kannst doch hier bleiben, ja? Ja, ich bleibe hier. Du sollst gesund werden. Ich muss die Stunden jetzt zählen, Ann. Ich darf keine mehr verschenken. Mrs. Halliday, ich habe Sie und die nächsten Freunde Ihres Mannes kommen lassen, um mit Ihnen zu sprechen. Er hatte eine sehr schlechte Nacht. Er ist infiziert und hat hohes Fieber. Sein Herz ist überaus schwach, aber die Operation musste trotz des Risikos gemacht werden. Nun, sie ist gut verlaufen. Nur ist leider danach eine Lungenembolie aufgetreten. Ich verstehe. Wird er durchkommen? Tja, das hängt davon ab, wie viel weitere Blutgerinnsel noch vorhanden sind. Aber das hat, wie gesagt, mit der Operation nichts zu tun. Sagen Sie mir die Wahrheit. Er wird sterben. Das ist schwer zu sagen. Ich ertrage es nicht. Ich ertrage es nicht. Sie dürfen die Hoffnung nicht ganz aufgeben, Mrs. Halliday. Er wird gleich heruntergebracht werden, dann können Sie ihn ja sehen. Und es besteht Hoffnung, vergessen Sie das nicht. Warum muss auch alles über uns hereinbrechen? Warum kann nichts mehr glatt gehen? Setzen Sie sich doch, Mrs. Halliday. Nein, lassen Sie mich. Ben, ich möchte Ihnen sagen, wie alles gekommen ist. Ich war es nämlich, der ihn animierte. Aber ich habe es nicht gewusst. Ach, und ich hätte ihn nicht allein reisen lassen dürfen. Aber darüber reden wir später einmal, nicht jetzt. Jetzt muss ich erst alles für mich selbst durchdenken. Sehen Sie, da bringen Sie ihn. Und was für einen schönen Platz er am Fenster hat. Jiri. Ich habe gesagt, ihr sollt Jiri suchen. Melly. Manny. Ich bin doch da als Jiri. Erkennst du mich denn nicht? Warum findet ihr sie denn nicht? Sieh doch her, da bin ich doch, deine Jiri. Weg. Geh weg, du bist es nicht. Manny. Bitte, Mrs. Halliday, lassen Sie ihn. Sie haben recht, es hat keinen Sinn. Er kennt mich nicht einmal. Ist das mein Bett? Ein Krankenbett. Mein Bett. Oh, es dröhnt in meinen Ohren. Ja. Wir sind ja im Flugzeug. Das sind die Motoren. Wir fliegen. fliegen nach Osten. Nach New York. Nach Webster. Shep. Shep, wir wollen nachdenken. Wir müssen es fertig bekommen. Noch vor der Landung. Sie müssen nämlich wissen, Milgram, ich brauche die 2000. Später zahle ich alles einmal zurück. Ich muss arbeiten. Viel, viel arbeiten. Es bleibt ja keine Zeit mehr. O Herr. O Giri. O Genius. Kein Echo. Nur die Motoren. Motoren. Atmen. Atmen. Es kann doch nicht sein. Ist es das? Schmerz und Furcht. Und das Würgen. Und das ist alles. Und Ende alles. Vollbringen des Menschen. Vergeudung des Menschen. Träume des Menschen. Scheitern des Menschen. Shep. Shep, mein Kleiner. Wir haben die Zukunft erschöpft. Alle Wirklichkeiten. N, lass den Vorhang herunter. Meine Zukunft ist eben vergangen. Shep, du glaubst an eine zweite Möglichkeit? Lass dir sagen, mein Junge, das ist eine Täuschung. Es gab immer nur eine einzige. Nur eine einzige. Und glaub mir, ist es nicht so erfolglos wie der Erfolg. Stimmt was? Ist was zum Lachen. Manny. Manny, alter Junge, aufrecht sitzen. Aufrecht sitzen. Doktor! Doktor, kommen Sie rasch! Ja. So. Jetzt kann ich vorwärts blicken. In eine lebenslange Zukunft. Und rückwärts. In eine lebenslange Vergangenheit. Nein! Manny, nein! Manny! Du darfst nicht! Ich ertrage es nicht! Vorbei. Es ist vorbei. Das Leben hat aufgehört, ihn herumzuwirbeln. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.